Herz, oh, was soll's? Grabe aus, scharre zu. Tag und Nacht, keine Ruh. Das Drängen, das Treiben, wohin, oh, wohin? Traurige Pflicht, ich trag's länger nicht. Wann wirst du mir schlagen, o Stunde der Ruh? O Tod, komm und drücke die Augen mir zu. Komm und drücke die Augen mir zu. Ach, so schwül, im Grabe so friedlich, so kühl. Doch ach, wie legt mich hinein, ich stehe allein, so ganz allein, so ganz allein, wie legt mich sehnendem Blick hinab ins tiefe Grab. Des Friedens, der seligen Land, an dich knüpft die Seele ein magisches Band. Du winkst mir von ferne, du ewiges Licht, du winkst mir von ferne. Das Auge schon bricht. Erschwinden die Sterne. Das Auge schon bricht. Ich sinke, ich sinke. ich